wie sehr ich mich anstrenge, ich schaff's nicht, meine Gedanken auch nur für einen Augenblick in eine einzige Richtung zu lenken. Als wäre mein Gehirn ein Prisma und meine Gedanken zerstrahlen in alle Farben des Regenbogens. Und dann nehme ich Drogen, weil ich mich dann nicht mehr dafür hasse. Wenn man hingegen voll drauf ist, ist das für einen Augenblick unendlich schön. Aber nur, weil man vergisst zu leben. Weil man vergisst und weil man nur noch ein Teil der Droge ist. Dann beginnt das Leben für einen Augenblick. Oder das Leben hört auf für einen Augenblick. Oder für immer. Wobei das echt voll schwierig ist. Ich meine das Auseinanderhalten von Leben und Nichtleben. Von gutem Leben und schlechtem Leben. Was ist das wahre Leben? Ja, das wahre Leben. Das wahre Leben. Die wahre Leben. We'll be right back.